hinaufgestaut und hinauf. Bam! Und dann werden wir das Herz reden. Das Herzbuch ist an und für sich schon so gut wie fertig übersetzt. Das heißt noch lange nicht, dass das Buch schon zu haben ist. Das ist ein langer Prozess. Das muss zuerst übersetzt werden, dann muss es revidiert werden, also lektiert, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Das muss auch noch gewertet werden, dann muss der Buchkammer gemacht werden. Dann geht das noch zum Drucker. Ich habe heute soeben erfahren, heute ist der 15. oder 16. Dezember. Ich habe heute soeben erfahren, es gibt absolut keine Möglichkeit, wenn das Buch heute, das Manuskript und Drucker heute ankommen würde, der früheste Möglichkeit wäre es, Mitte Januar das Buch gedruckt zu haben. Weil es großen Papiermangel gibt, wegen der Pandemie, die kleinen Druckereien haben alle zugesperrt in Europa und die großen, die bereichern sich jetzt daran, ist es etwas kompliziert worden, ein Buch zu drucken. Aber bis das lektiert ist, bis ich das Manuskript fertig habe und bis wir es auch alles haben und beim Drucker haben können, wird es, nehme ich an, mal vielleicht so erste, zweite Januarwoche sein und dann etwa 4 Wochen. Aber im Februar müsste das Buch über das Herz fertig sein und auch bereits erhältlich sein, okay? Über das Herz reden wir nicht. Reden wir über was anderes. Gott hat für jeden von uns ein Leben im Überfluss geplant. Da gibt es überhaupt keine Frage. Gott hat ein Leben für uns geplant, ohne jegliche Beschränkungen. Und wisst ihr, das, was wir glauben, das, was wir betreffs Gott glauben, was wir über uns selbst glauben und was wir betreffs dem Teufel glauben, diese Dinge, die beschränken unser Leben. Und wenn wir uns mal im Klaren sind, dass Gott uns keine Beschränkungen auflegt, sondern wir legen uns selbst Beschränkungen auf, durch die falschen Glaubenshaltungen unseres Herzens. Ich werde nie vergessen, in der Nacht, als Gott mich weckte und sagte, Reinhard, ich lege keine Beschränkungen auf das Leben meiner Kinder. Sie beschränken sich selbst durch den Unglauben ihres eigenen Herzens. Und als ich darüber nachgedacht habe, über diese Aussage, Gott legt keine Beschränkungen auf seine Kinder, dann habe ich nach dem Zunächst gedacht und ich dachte mir mal, ja, stell dir vor, wenn es wirklich ein Leben gibt ohne Beschränkungen, stell dir mal vor, träum mal kurz vor dich hin. Wenn du keine Beschränkungen hättest, was würdest du alles tun? Wie viele Dinge könnten wir für Gott tun, für das Reich Gottes tun, könnten wir erleben, wenn wir keine Beschränkungen hätten? Eine Dame kam zu mir in Brasilien und die sagte, Reinhard, Gott hat zu mir vor 20 Jahren gesagt, dass er will, dass ich ein Waisenhaus aufmache. Und er hat gesagt, vor 20 Jahren hat Gott ganz klar zu mir gesprochen, es ist sein Wille, dass ich ein Waisenhaus habe. Und dann sagte diese Frau, Reinhard, bis heute habe ich kein Waisenhaus. Bitte kann ich nicht mit euch, mit Brasilien Kitzke, zusammenarbeiten. Und bitte könnt ihr nicht ein Waisenhaus aufmachen, das ich dann leite bei uns in meiner Stadt. Meine Antwort war nein. Ich habe gesagt, nein, ich werde, kannst du nicht darüber beten? Ich habe gesagt, nein, darüber möchte ich auch gar nicht beten. Und ich sage euch, warum. Wenn Gott ganz klar gesagt hat, ich will, dass du das tust, und 20 Jahre später wurde noch nichts gemacht, dafür gebe ich die Spenden, die den Leuten uns in die Hand geben, ganz sicher nicht weiter. Dann das offensichtlich falsches Verständnis von Gott, das offensichtlich starker Unglaube und das offensichtlich eine Idee noch, dass Gott was tun muss und ich dafür keine Verantwortung zu tragen habe. Und ich habe zu dieser Dame gesagt, wenn Gott zu dir vor 20 Jahren gesprochen hat, ein Waisenhaus aufzumachen, warum hast du es bis heute nicht getan? Und sie sagte, ja, weil es keine finanziellen Mittel dafür gibt. Und ich habe zu ihr gesagt, Gott hat mir nie gesagt, ein Waisenhaus aufzubauen. Und ich habe sie aufgebaut, ohne finanzielle Mittel. Niemals hat Gott gesagt, Reinhard, rette doch die Straßenkinder von Brasilien. Ich habe die Kinder gesehen, mein Herz war zerbrochen. Es hat es mir zerrissen, ich heulte Tag und Nacht und habe gesagt, da muss ich etwas tun. Und wisst ihr, wir haben Verständnis oft von Gott, vom Teufel, von uns selbst, mit denen wir uns so sehr beschränken. Und als Gott diese Nacht zu mir gesagt hat, Reinhard, ich lege keine Beschränkungen auf meine Kinder, absolut keine. Sie beschränken sich selbst durch die falschen Glaubensmuster, durch den Unglauben in ihrem Herzen. Sofort hat der Herr mir Markus Kapitel 9, Vers 23 gegeben. Und bestimmt kennt ihr die Geschichte von Markus Kapitel 9. Sie ist auch in Matthäus Kapitel 17 wiederholt. Und in Matthäus 17 und Markus 9 sehen wir dieselbe Geschichte. Jesus ist am Berg der Verklärung. Er ist oben mit den drei, Johannes, Jakobus und Petrus. Und während Jesus oben am Berg der Verklärung ist, ist unten im Tal der Wirbel los. Da unten im Tal, da bringt ein Mann seinen dämonisierten Jungen zu den Jüngern und sagt, hilf ihm. Und die konnten ihm nicht helfen, die konnten den Dämon nicht austreiben. Jesus war dann sauer. Warum war Jesus sauer? Wegen ihres Unglaubens. Und als Jesus sauer war während ihres Unglaubens, kam dieser Mann zu Jesus und forderte Jesus quasi herauf. Und er sagt, Jesus, wenn du willst, dann kannst du ihn heilen. Und Jesus konterte diese Aussage mit, wenn du willst, dann kannst du ihn heilen. Und Jesus sagt es im Grunde genommen so. Er sagte, wenn ich will, und ich sage das jetzt ganz bewusst in eigenen Worten ausgedrückt. Aber ihr könnt das nachlesen in Markus 9, 22 und 23. Jesus spielte den Ball zurück zu dem Mann. Jesus sagte, Moment mal, ob ich was kann, ist hier nicht die Frage. Die Frage ist, ob du was kannst, nämlich glauben. Und Jesus sagte, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Stell dir mal diese Aussage vor, alle Dinge werden möglich, wenn wir richtig glauben können. Das ist eine Aussage, die lässt mir die Gänse, die stellt mir die Gänsehaut auf. Da läuft es mir den ganzen Körper oben und unten durch. Da denke ich mir, wie viele Dinge hätte ich für meinen Gott auf die Füße stellen können, wenn ich richtig geglaubt hätte. In dieser Nacht stellte ich mir diese Frage, Herr, wie viele Dinge habe ich nicht getan, weil ich nicht richtig geglaubt habe? Herr, wie viele Wunder habe ich verpasst, weil ich nicht richtig geglaubt habe? Herr, wie viele großartige Dinge und Menschenleben hätte ich verändern können und großartige Dinge tun können, wenn ich es gewagt hätte, dir wirklich radikal zu glauben? Denn wenn Jesus sagt, pass auf, nicht ob ich etwas tun kann, ist die Frage. Die wichtigste Frage ist, kannst du etwas tun? Kannst du wirklich glauben? Denn wenn du glaubst, dann sind die Unmöglichkeiten aus deinem Leben verschwunden. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Das heißt, Gott hat für uns ein Leben geplant, ein Leben ohne Beschränkungen, ohne Begrenzungen. Ein Leben, wo wir wirklich zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir müssen beginnen, die Begrenzungen zu hassen. Nicht nur sie nicht mögen, zu hassen. Wir akzeptieren so viele Beschränkungen in unserem Leben, denke mal. Wir akzeptieren so viele Begrenzungen. Ja, ich spüre, dass der Herr das hat für mich, aber ich kann es nicht. Ich kann mich erinnern, als ich in Brasilien war, wie ich mich geplagt habe mit der portugiesischen Sprache. Der Frust, dort schickt mich in ein Land und ich kann die Sprache nicht verstehen und auch nicht sprechen. Und da drüben, da spricht ja kaum jemand Englisch und Deutsch schon gar keiner. Man findet im Süden vom Lande einige, die Deutsch sprechen, aber dort, wo ich gewohnt habe, Englisch, also Deutsch sowieso nicht, Englisch auch ganz, ganz wenige. Und Sonntag für Sonntag hörte ich mir diese Predigt an und ich verstand nur, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Und jeden Tag sagten mir die lieben brasilianischen Leute, oh Rainer, du armer Kerl, Gott hat dich in ein Land geschickt wie Brasilien, eine der schwersten Sprachen, die es überhaupt zu lernen gibt, armer Kerl. Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe mein Herz geöffnet dafür. Ich habe mein Herz aufgemacht und habe begonnen zu glauben, ich armer Kerl. Gott hat mich in ein Land geschickt, wo die Sprache so schwer ist zu erlernen. Ich armer Kerl. Und ich nahm portugiesischen Unterricht, da habe ich es fast überhaupt nicht weitergebracht. Und plötzlich merkte ich, dass ich persönlich in meinem Herzen Glaubenshaltungen akzeptiert hat und angenommen hat, die konträr waren zum Herzen Gottes. Und eines Tages saß ich auf meiner Couch und der Herr sagte zu mir, Rainer, was machst du hier? Was tust du? Und ich sagte, was meinst du, was tue ich? Ich sitze hier und lese. Rainer, was tust du eigentlich, dass du diese Dinge so verkehrt glaubst in deinem Herzen? Warum glaubst du, dass Portugiesisch schwierig ist? Warum glaubst du, dass es schwer sein wird, diese Sprachen zu lernen? Warum glaubst du, dass es eine Ewigkeit dauern wird, bis du diese Sprache verstehen kannst und sprechen kannst? Warum glaubst du das, Reinhard? Mein Geist lebt in dir und mein Geist spricht jede Sprache dieser Welt. Warum glaubst du diese Dinge? Und wisst ihr, ich sprang auf von meinem Sofa, ich lief zum Spiegel hin und ich schaute mir in die Augen und ich habe mich so richtig mal geschärtet. Ich habe gesagt, Reinhard, nie mehr wieder wirst du diese Lügen glauben. Nie mehr wieder. Du hörst jetzt auf mit diesem mit dieser Dummheit. Du hörst jetzt auf, dein Herz aufzumachen für diese Lügen. Diese Lügen weise ich jetzt zurück. Und ich hab mich innerlich gewehrt dagegen, diese Lügen als Wahrheit in meinem Herzen aufzunehmen. Denn denke mal daran, wenn wir die Lüge glauben, wird die Lüge für uns zur Wahrheit. Und das ist das Gefährliche. Das Gefährliche ist, dass wir gar nicht merken, dass wir die Lügen glauben. Und wir glauben ja, das ist wirklich so. Und dann bauen wir uns Theologien zusammen, dann richten wir uns theologische Glaubensgrundsätze zusammen, um einfach unsere Versagen damit zu untermauern, damit wir uns ein bisschen besser fühlen. Aber wir ändern uns nicht dadurch. Jetzt trösten wir unser ungläubiges Herz, anstatt unser ungläubiges Herz zu konfrontieren. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Unser ungläubiges Herz braucht keine Streicheleinheiten. Unser ungläubiges Herz braucht Konfrontation. Zu sagen, Moment einmal, warum habe ich diese Glaubensmuster überhaupt akzeptiert in meinem Leben? Und als ich das von mir gewiesen habe und als ich so darauf bestanden bin, dass das Portugiesisch die Sprache ist, die ich spreche, weil Gott hat mich in dieses Land berufen und das ist Teil von dem, was ich erfüllen kann, das Gott für mich hat in diesem Land. Ich kann es nur so beschreiben, ich fühlte, als ob ein Schalter durch meine Kopfdecke durchhineinging und umgeschalten wurde. Und die nächste Person, die mit mir auf Portugiesisch sprach, ich habe die Dinge alle verstanden. Und ich stand so und ich dachte mir, ich verstehe den. Und dann dachte ich, Moment, wenn ich nicht verstehe, was der sagt, dann brauche ich nur meinen Mund aufmachen, denn dann kann ich es auch sprechen. Und ich sprach von einer Sekunde auf die andere fließend Portugiesisch. Und wisst ihr, und die Frage, die ich mir, der Reinhard Hertler, persönlich stelle, ist diese Frage. Wie viele Gelegenheiten, wie viele Wunder, wie viele göttliche Dinge und göttliches Wirken verpassen wir jeden Tag, weil wir im Herzen Beschränkungen auf uns genommen haben? Das ist eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Ich habe vor kurzem, wir müssen uns hier regelmäßig auch als Vorstand treffen von Brazilian Kids Care. Jetzt nicht nur von den regelmäßigen Vereinssitzungen, sondern auch, weil wir ständig am Expandieren sind, ständig am Bauen sind, ständig neue Dinge aufmachen. Und da müssen wir diese Entscheidungen treffen, wir auch als Team. Dann will ich auch ständig mich mit den Waisenhausleiterinnen, der Koordinatorin, allen Leuten, die in Leiterfunktionen stehen, die will ich mich ständig treffen, um einfach, wir haben immer da 2-3 Tage zusammen. Und in unserer letzten Meeting mit Brazilian Kids Care, da habe ich so versucht, durch unseren Team einzutrichten, und ich musste mich so zurückhalten, dass mir nicht der Kragen platzte. Ich habe mich auch sehr zurückgehalten, weil das geht immer, wenn meine Frau dann mit ist, die legt in ihre Hand so auf mich und sagt, ganz ruhig, Rainer, ganz ruhig. Das habe ich gelernt, als unser erster Sohn auf die Welt kam. Ich war neben ihr, als der Sohn auf die Welt kam, und als es zur Geburt kam, da merkte sich, dass ich fast dabei bin, bewusstlos zu werden. Und meine Frau schnappte meine Hand und sagte, ganz ruhig, ganz ruhig, Reinhard. Atme tief ein. Atme tief aus. Das ist wahr, das ist kein Scherz. Frag doch die Debbie, die lacht heute Nacht darüber. Sie sagte, ich war da mit den Wehen, mit den Schmerzen, musste meinen Mann beruhigen, der gar keine Schmerzen und Wehen hatte. Aber sie hat es gut geschafft. Wisst ihr, als ich gesehen habe, dass ich habe kein Problem, Blut zu sehen. Ich schaue jeden Tag auf das Blut des Herrn. Aber einige von euch haben das mitgekriegt, gut. Aber wisst ihr, ich habe in Österreich, also war ich 8 Monate lang Rettungsfahrer beim Zivildienst, das haben wir viel Blut, also ich habe kein Problem mit Blut. Aber als ich sehe, wie meine Frau gelitten hat und die Schmerzen und alles Mögliche, dann war es mir auf jeden Fall nicht gut. Daraufhin habe ich zu meiner Frau gesagt, Liebling, Wenn du wieder schwanger wirst, dann wirst du eine schmerzfreie Geburt haben. Sie wurde wieder schwanger. Und unsere beiden Jungs, die waren relativ groß, da fehlte nicht von 4 Kilogramm. Und sie wurde wieder schwanger und dann kam der zweite Junge auf die Welt und ich sagte zu ihr, Liebling, diese Geburt wird schmerzfrei sein. Und meine Frau wollte mich überzeugen, dass das ja gar nicht biblisch ist. Meine Frau hat damals gesagt, Liebling, mach dir doch diese Sorgen nicht. Die Bibel sagt doch, mit Schmerzen werdet ihr Kinder gebären. Ich habe gesagt, aber Moment einmal, wir leben doch nicht mit dem Fluch, der ist doch mit Christus ans Kreuz gegangen. Ich habe gesagt, es ist mir völlig egal, was du dieses Mal glaubst, immer wenn ich das Richtige glaube. Und ich habe zu ihr gesagt, ich werde mit bei dir sein bei der Geburt und du wirst eine schmerzfreie Geburt haben. Und meine Frau, ich sagte meiner Frau, warum hast du eigentlich so viel Schmerzen bei der Geburt? Was spielt dich das ab? Ja, sagte sie, die Wehen. Was war es ein Mann von wen? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, was ist denn eine Wehe? Erklär mir das. Und meine Frau sagte dann, hör zu, so ein großer Kopf durch so ein kleines Loch. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, wie soll das gehen? Ja eben, das geht nicht, sagte sie. Der Knochen, der Muttermund, das, wie sagt man hier? The pelvis, sagt man auf Englisch. Das Beckenknochen. Der Beckenknochen, der dehnt sich. Und wenn die Wehen kommen, dann drückt das den... Sie sagt mal, denke mal, wenn mit Gewalt der Knochen auseinandergezogen wird. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, das muss weh tun. Sagt sie, ja, sage ich ja, das tut weh. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sie gesagt, ich werde mit dir im Krankenhaus sein. Und ich habe gesagt, Folgendes wird geschehen. Lasst euch nicht ablenken von dem Opfer. Die Körbe geben durch, was ihr geben wollt. Gebt ihr, wenn nicht, gebt ihr nichts, aber lasst euch nicht ablenken davon. Und ich sagte zu meiner Frau, wir machen das Folgende. Jedes Mal, wenn eine Wehe kommt, dann sagst du mir ganz schnell, Wehe. Meine Frau sagt, Wehe. Und ich sage, ich befehle diesen Knochen, sich schmerzfrei zu öffnen. Meine Frau hat eine schmerzfreie Geburt. Eine tatsächlich schmerzfreie Geburt. Ihr könnt meine Frau fragen. Ganz am Ende sagte die Hebammin, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die lacht beim Geburtgeben meines Kindes. Halten Sie noch zurück, der Arzt ist noch gar nicht hier. Und die Frau hat zurückgehalten, dass er dir wehgetan hat, und sie hat gesagt, ich halte gar nichts mehr zurück. Und putz, der Junge war hier. Aber wisst ihr, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, und die habe ich auch unserem Team von Brasilien Kids gesagt. Ich habe gesagt, wir haben uns damit zufrieden gegeben, hoffnungslos verlorene Kinder von der Straße zu retten. Aber das ist nicht genug. Wir haben uns damit zufrieden gegeben, dass Kinder, die so traumatisiert waren, dass sie in 5 Jahren glückliche Kinder sind. Aber wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben. Ich habe gesagt, stell dir mal vor, wenn Jesus in unser Waisenhaus hineingehen würde, er würde jedes einzelne Kind in diesem Augenblick heilen, wenn wir uns bitten würden dafür. Und wir sollen größere Dinge tun als Jesus und wir geben uns damit zufrieden, dass der Prozess 3 Jahre lang dauert, bis das Kind wieder hergestellt wird. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben. Und ich habe unserem Team gesagt, ich verstehe und das ist mir auch klar, die Gemeinde Jesu Christi sollte hier sein und wir sind hier. Wir sind ja weit weg von dem, was normales Christenleben ist. Das verstehe ich auch und da mache ich niemanden Vorwürfe und gleiche auch niemanden an, auch niemand von meinem Team. Aber was ich unserem Team gesagt habe, wir müssen zumindest ehrlich genug sein und sagen, wir sind so weit weg vom normalen Christenleben und die Dinge, die wir heute akzeptieren als normales Christenleben, sind weit davon entfernt. Und wir werden uns ständig dorthin bewegen, dass das Normale für uns normal sein wird. Und das ist dieser Frust, den ich mit unserem Team hatte, dass das, was wir erleben, als normal zu akzeptieren, anstatt zu sagen, das, was wir erleben, ist weit weg vom Normalen. Der Standard ist Jesus und es gibt keinen anderen Standard. Und wir dürfen keinen anderen Standard akzeptieren. Und wisst ihr, und hier ist diese innere Diskrepanz, die viele Menschen haben und die ich Gott sei Dank für mich lösen könnte. Dass Leute sagen, Moment einmal, Jesus, sagst du rein, das soll der Standard sein, aber schau, ich habe für die gebetet und die werden nicht geheilt. Um Himmels Willen, ich bin frustriert und wir geben auf. Und wisst ihr, als wir in Österreich auf die Straßen gegangen sind und als wir für die Kranken gebetet haben und so die Gemeinden gegründet haben und ich nach Hause gegangen bin und dann mich die halbe Nacht gewetzt kam von einer Seite auf die anderen. Herr, warum wurden diese vier Leute nicht geheilt? Und der Herr zu mir sagte, Rainer, du sollst nach Hause gehen und eine Party schmeißen für die fünf, die geheilt worden sind. Und nicht jammern um die vier, die nicht geheilt worden sind. Und wisst ihr, ich wurde mir so bewusst, wie immer wieder es der Trick des Feindes ist, er will uns die Frage stellen, wenn, dann, warum? Anstatt zu sagen, das Kreuz ist tatsächlich die Realität. Und diese fünf haben es heute erlebt. Und ich habe begonnen, jedes Wunder zu feiern wie ein kleines Kind sein erstes Weihnachtsgeschenk. Ihr könnt Daniel fragen. Daniel ist 3 Jahre mit mir kreuz und quer durch Brasilien gereist. Wir haben Leute gesehen, die nicht sehen konnten. Die haben das Auge nicht bekommen. Wir haben Leute gehört, die taub waren, ganz taub. Die haben alle jede Kleinigkeit gehört. Wir haben Leute gesehen, die Krüppel waren, die gegangen sind. Wir haben Körperteile, die es gar nicht gegeben hat, gesehen. Wir beteten für ein 16-jähriges Mädchen und die kam zu uns in einer Baptistenkirche, religiöse Baptistenkirche in Belo Horizonte. Die kam zu uns und sagte, Reinhard, bete doch für mich, bete doch für mich. Ich glaube, 14 war sie. Er war katholisch oder Jesus ist? Katholisch. 14 Jahre. 14 Jahre alt. Großes, kräftiges Mädchen. Und ich sagte, ja, was ist denn für ein Problem, wofür kann ich beten? Sie sagt, mein Arm, ich kann meinen Arm nicht bewegen. Und der Arm, der baumelte, nur so. Sie nahm ihren anderen Arm und hebte mit dem linken Arm den linken Arm war kaputt. Sie hebte mit dem rechten Arm den linken Arm hoch und sie sagte, in meiner Hand habe ich Bewegung, aber im Arm nicht, der baumelt nur. Und ich sagte zu ihr, wie lange hast du das schon? Sie sagte, so von Geburt auf. Der Arzt machte den Fehler bei meiner Geburt. Und das war das Resultat. Mein Arm hatte ich noch nie, konnte nie verwenden, in meinem ganzen Leben, 14 Jahren. Ich legte meine Hand auf und als ich ihr die Hände auflegte, sagte der Geist Gottes zu mir, frag sie, ob sie dem Arzt vergeben hat. Und ich sagte zu ihr, meine Liebe, hast du dem Arzt vergeben, der diesen Fehler gemacht hat, diesen ärztlichen Fehler? Und sie sagte, ich habe eigentlich nie daran gedacht. Wisst ihr, es sind Dinge in unserem Herzen versteckt, an denen wir nicht bewusst und rational denken, aber sie sind dennoch hier. Und ich folgte einfach dem Heiligen Geist und ich sagte, möchtest du das tun? Sie sagte, ja, natürlich, gerne. Und sie sprach Vergebung aus über diesen Arzt. Und Daniel und ich, wir legten ihre Hände auf und beteten für sie und befahlen dem Arm geheilt zu sein. Und sie nimmt ihren Arm und sie hebt ihn so hoch. Und sie beginnt, den Arm herumzuschwingen. Und sie beginnt, den Arm herumzuschwingen, alles damit zu machen. Und die Eltern heulen, eine große Schar Menschen um und herum, alle haben zugeschaut, alle haben geheult. Und alle haben die Güte Jesus gefeiert. Und wir haben Abend gelagen, sind die Abend, und wir heulten, wir heulten, wir heulten. Und dann sagt sie, aber Rainer, ich habe noch ein Problem. Kannst du auch dafür beten? Ich sagte, was denn? Sie sagte, da dieser Arm nur gebaumelt ist, das ganze Leben nie verwendet wurde, ist so viel kürzer als der andere. Und sie machte so. Und der Arm war bestimmt, ich habe nicht gemessen, aber ich denke bestimmt 5 cm kürzer. Also viel kürzer. Sie streckte den Arm jetzt so aus und sie hielt den Arm her zu mir und befahl den kurzen Arm zu wachsen und vor den Augen aller schob er sich raus, schob er sich raus, schob er sich raus und war ganz exakt gleich lang wie der zweite. Und wisst ihr, meine Freunde, ich habe Folgendes gelernt. Ich habe Folgendes gelernt. Erstens, Christus ist der Standard. Von dem weiche ich nicht ab. Ich will nicht. Was Jesus uns vorgelebt hat, was Jesus uns vorgezeigt hat, betreffend dem Leben ohne Beschränkungen, das ist das Leben, das wir alle erleben sollen. Und wenn wir es nicht erleben, müssen wir so ehrlich sein, dass wir sagen, das ist der Standard, ich bin weit davon weg, aber ich bin auf dem Weg dorthin. Und wisst ihr, viele von uns, anstatt zu sagen, so soll es sein, so ist es und ich bin auf dem Weg dorthin, sagen Folgendes. Ich erlebe es nicht, aber jetzt bin ich frustriert und gebe ich auf. Denk mal darüber. Ich erlebe es nicht. Der Rainer erzählt von Wundern, der erlebt es. Ich erlebe es nicht, also ich bin frustriert. Freunde, ich bin genauso auf dem Weg wie ihr. Wäre schön, wenn ich sagen könnte, jeder Kranke, für den ich bete, wird geheilt. Das wäre wunderschön. Die Tatsache ist, viele werden geheilt und einige werden nicht geheilt. Das ist die Tat, das ist die Wahrheit. Und wo ich Anfang dann zu Hause bin und tagelang gegrübelt habe und nächtelang gegrübelt habe, Herr, warum? Und wo ich gemerkt habe, das hat dann meinen Glauben so richtig zerstört. Wo ich gemerkt habe, das war dann eine Attacke auf meinem eigenen Glauben, im Herz. Und plötzlich war mein Augenmerk auf das, was nicht geschehen ist. Und ich habe nicht mehr das gefeiert, was bereits geschehen ist. Und das ist so eine falsche Reise, ein falscher Weg, den wir begehen. Und ich habe begonnen, ich habe einige Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die waren so wesentlich für mich. Und eine Entscheidung, die ich getroffen habe, mir persönlich, mit meinem Herrn, dass ich mir immer ein Herz wie eines kleinen Kindes behalten werde. Innerlich bin ich wie ein Kind. Vor dir steht ein 60-jähriger Körper, aber in Realität ist da ein kleines Kind drinnen. Ein glückliches Kind, ein zufriedenes Kind, aber ein Kind. Und wisst ihr, meine Frau sagt zu mir vor kurzem, sie hat gesagt, Liebling, jetzt bist du 60, benimm dich endlich wie ein erwachsener Mann. Ich habe gesagt, nein, das werde ich nie tun. Ich mache mir da gar keine Gedanken, frag den Daniel, ich bin noch wie ein kleines Kind. Stimmt's? Wir sitzen im Büro und ich bin wie ein Kind. Ich bin so richtig wie ein kleines Kind. Und wisst ihr, das Herz des Kindes lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen, das behüte ich. Ganz, ganz sorgfältig. Denn Jesus hat gesagt, nur wenn du wirst wie ein Kind, wirst du einkommen ins Reich Gottes. Und ich behalte mir das. Und oft haben Leute zu mir gesagt, Rainer, du siehst ein Wunder und dann freakst du aus, dann wie du dich benimmst, ist doch verrückt. Du gibst ein prophetisches Wort weiter und dann gehst du nach Hause und sagst du, hast du gesehen, wie Jesus das getan hat? Du hast das tausende Male gesehen, was ist denn das für dich? Ich sage, weißt du, das ist mein kindliches Herz. Wenn ich sehe, wie Jesus was Tolles tut, dann freue ich mich wie ein Kind, das die ersten Weihnachten erlebt. Und das ist einer der Schlüssel, die wir uns bewahren müssen. Ein wirklich kindliches, aufrichtiges Herz. Denn so viele Dinge dringen auf uns ständig ein, so viel um uns herum, dass ständig ist diese Attacke auf unser Herz, die unser Herz hart machen will, die unser Herz versteinern will, die will, dass unser Herz sich schützt, damit wir ja nicht mehr Schmerzen erleben. Aber Freunde, hört zu mal, das Leben ist eben gute Dinge und schwierige Dinge. Und das Problem ist nie, was wir durchmachen im Leben. Das Problem ist, was erlauben wir dem und mit unserem Herz zu tun. Wenn wir unser kindliches Herz bewahren, dem Herrn kindlich vertrauen, dann ist jedes Problem ist eine Gelegenheit. Jedes Problem ist eine Gelegenheit, wieder eine neue, tolle Reise mit Jesus Christus zu nehmen. Und wisst ihr, als ich für mich selbst die Entscheidung getroffen habe, und ich habe unseren Waisenhausdirektoren und den Leitern gesagt, wir müssen uns immer wieder beim Riemen nehmen und sagen, das, was wir erleben mit den Kindern auf der Straße, ist das der Standard Jesus. Wenn nicht, dann müssen wir sagen, wir sind auf der Reise, aber wir geben uns nicht zufrieden mit dem Jetzt. Niemals geben wir uns zufrieden. Wisst ihr, die ganze Schöpfung, wir haben so diese Theologien, die wir uns zurechtgebaut haben, die ja gar nicht stimmen. Wir sagen, Schweiz wartet auf Erweckung. Wir warten auf Gott, dass Gott was tut und Gott wartet auf uns, dass wir was tun. Denk mal drüber nach. Und während wir auf Gott warten und Gott auf uns wartet, wartet die ganze Schweiz auch. Die Bibel sagt, die ganze Schöpfung seufzt. Seufzt wonach? Die ganze Schöpfung seufzt wonach? Zum Offenbar werden der Söhne Gottes. Wer sind die Söhne Gottes? Gibt es Söhne Gottes hier? Ja. Wenn die ganze Schöpfung seufzt danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden, dann bedeutet das, Schweiz wartet nicht darauf, dass Gott etwas tut, sondern Schweiz wartet darauf, dass du etwas tust. Dass du offenbar wirst. Österreich, Deutschland, wo immer ihr auch herkommt, deine Nachbarn, die Leute um dich herum, die warten darauf, jeder seufzt danach, dass wir uns endlich als wahre Söhne und Töchter Gottes manifestieren. Und dass wir den Leuten in die Augen schauen und sagen, ich bin hier. Ich bin so 100% davon überzeugt, dass wenn wir wahrhaftig leben würden als Söhne und Töchter Gottes, soll ich sagen oder nicht? Schau mal selber schon mal sagen. Daniel sagt, ich soll sagen. Wenn wir endlich aufhören würden, uns um uns selbst und unsere Problemchen zu drehen und ständig im Kreis herumlaufen würden, ich, mich, meiner, mich und mein Problem, Problem und meine mich, meine mich, meine mich. Und aufhören, in unserem Selbstmitleid herumzuheulen und sagen würden, Christus und das Kreuz ist genug, daher nehme ich meine Kraft, daher nehme ich die Lösung meiner Probleme. Ich selbst bin nicht mehr wichtig. Was wichtig ist, dass ich ein Sohn Gottes bin, der die Antwort für die Menschen um mich herum wird. Ich möchte dir eins sagen. Je mehr wir uns drehen um uns und unsere Probleme, desto mehr werden wir gefangen werden in uns und unseren Problemen und desto weniger sind wir die Söhne Gottes, die tatsächlich offenbar worden sind. Amen. Darum müssen wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, wisst ihr, ich sag mir immer wieder, eines der täglichen Dinge, die ich mir selbst sage, jeden Tag, Rainer, das Leben ist nicht um dich. Das Leben dreht sich nicht um dich. Diese Selbstbezogenheit und ich und mich und mein Problem ist das größte der Welt. Wisst ihr, das bringt uns überhaupt nirgends hin. Nicht nur es bringt uns nirgends hin, es lähmt uns. Es lähmt uns so, dass wir gar nicht die Antwort sein können auf die Menschen um dich herum. Und wenn wir das ergreifen können, Christus ist unser Standard. Unsere Probleme sind am Kreuz gelöst. Wir können die annehmen, wir können die ergreifen. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte, vielleicht haben einige schon sie gehört. Ich erzähle sie, so gut ich sie mich erinnern kann. Ein Mann kam in das Büro eines Pastors, weil seine Frau plötzlich ihm gesagt hat, ich hau ab. Ich hau ab. Soweit ich mich erinnern kann, hatte der Mann zwei kleine Kinder. Und die Frau hat über das Internet einen anderen Liebhaber kennengelernt. Und ist mit diesem Liebhaber abgehauen. Es war in Amerika. Sie hat ihrem Ehemann nicht gesagt, wohin. Sie gingen weit, weit weg in einen anderen Staat, ohne dass der Mann wusste, wo seine Frau war. Weg. Packt den Koffer und haut ab. Der Mann ist völlig am Ende. Jetzt sitzt er plötzlich zu Hause alleine mit zwei kleinen Kindern. Er geht zu dem Pastor und heult sich aus und heult sich aus und heult sich aus. Und sagt, mein Leben ist am Ende, mein Leben ist kaputt. Meine Frau liegt in den Armen eines anderen Mannes, ich weiß gar nicht wo, ich bin alleine zu Hause mit meinen zwei kleinen Kindern. Und er war völlig zerstört. Nach zwei oder drei Tagen kommt er zurück ins Büro des Pastors, glücklich und strahlend. Und der Pastor fragt ihn, ist deine Frau zurückgekommen? Er sagt, nein, ich weiß nicht, wo sie ist. Was ist los mit ihr? Er hat gesagt, ich saß in meinem Raum und Gott sagte zu mir, was ist denn los mit dir? Du hast ja gar kein Problem. Deine Frau hat das Problem. Deine Frau wird soeben von Sünde zerstört und das Einzige, was du denken kannst, ist du und dich und deine Probleme? Das wahre Problem hast nicht du, das wahre Problem hat sie. Sie ist verblendet und sie wird zerstört von Sünde. Und du liebst sie gar nicht. Du liebst dich selbst nur. Und wisst ihr, dieser Mann wurde von Gott zerbrochen, dieser Mann wurde bewusst, dass in Wirklichkeit die arme Frau, die hat das Problem gehabt. Die war zerstört von der Sünde. Geschichte kurz. Irgendwann ging diese Beziehung von dieser Frau zurück. Der Mann traf sie wieder in der eigenen Stadt, denn sie kam zurück nach Hause. Der Mann bettelte sie doch zurückzukommen nach Hause. Sie wollte sich nicht überzeugen lassen, denn ich habe dich zerstört, kaputt gemacht, Familie, ich bin enttäuscht, voller Scham. Und der Mann sagte, ich liebe dich bedingungslos. Es geht mir gar nicht mehr um mich und auch nicht um die Kinder, einfach nur um dich. Komm doch zurück nach Hause, wir lieben dich. Frau kam zurück nach Hause und kurz darauf fand die Frau raus, dass sie schwanger war von dem anderen Mann. Die Frau sagte, jetzt geht's nicht mehr weg. Ich kann das nicht meinem Mann antun. Und als der Mann herausfand, dass die Frau schwanger war von dem anderen Mann, sagte die Frau, wir lieben dich tatsächlich. Das Kind wird mein Kind sein. Niemand werde ich irgendjemand sagen, dass es nicht mein Kind ist. Ich werde das Kind als mein eigenes Kind lieben und als mein eigenes Kind großziehen. Und wisst ihr, Freunde, wenn wir nur erkennen würden, wer wir in Christus sind, was wir in Christus haben und welches Potenzial wir in Christus haben und wie sehr es um dich herum Menschen gibt, die warten darauf, dass du dich ähnlich als Sohn, als Tochter Gottes manifestierst. Wenn wir das verstehen würden, dann würden wir ganz eine andere Schau haben, eine andere Perspektive. Plötzlich wäre es uns nicht mehr wichtig, dass es uns jeden Tag so wunderbar gut geht und wir uns so wohl fühlen, sondern es wäre uns wichtig, dass Gott sich durch uns ausdrücken kann. dass Gott durch uns seine Kraft freisetzen kann. Dass wir die Antwort sein können auf die Not, die um uns herum ist. Die Menschen, die Christus gar nicht kennen und die keine Ahnung haben, wie Gott wirklich ist. Und da wir so viele Dinge so falsch und verzerrt geglaubt haben, haben wir uns selbst so viele Beschränkungen aufgenommen. Und ich habe so mit unserem Team geredet, ich habe gesagt, meine lieben Freunde, ich möchte euch jetzt etwas sagen. Ich habe in meinem Herzen eine Entscheidung getroffen. Und wenn ihr da mitgeht, geht ihr mit, und sonst, es kann mich jeder verlassen. Ich habe gar kein Problem. Der Herr will uns jeden Mitarbeiter geben, der sich nichts gebrauchen wird. Bittet den Herrn, der Ernte und die Arbeiter, und er wird sie senden. Und ich habe zu ihnen gesagt, ich habe in meinem Herzen eine Entscheidung getroffen. Brasilien Kids Care wird die größte soziale, gemeinnützige Organisation in Brasilien sein. Und Brasilien ist ein riesengroßes Land mit vielen Einwohnern, 200 Millionen knapp, und vielen großen Organisationen. Und wisst ihr, mein Team schaute mich so an und sagte, jetzt ist der Reinhard verrückt geworden. So groß. Und die wollten dann mit mir mitten in unserer Sitzung eine Diskussion anfangen. Ich soll doch nicht größenwahnsinnig werden und ich soll doch schätzen, was sie bereits tun. Und Reinhard, du redest so, als ob wir keine Wunder sehen, aber wir sehen doch eh Wunder. Schau, Brasilien gibt es ein einziges Wunder und. Und eine war im Team neben meiner Frau. Sie unterbrach und sie sagte, ihr hört gar nicht, was Reinhards Herz hier sagt. Ihr hört das überhaupt nicht. Ihr filtert eure Sachen einfach durch eure eigenes Herz. Niemand hat Reinhard gesagt, dass er nicht glücklich ist für alles das, was wir tun. Sondern was Reinhard gesagt hat, ist, der Standard ist hier, wir sind hier und wir akzeptieren den Standard als die Normalität. Wir sagen, unser Erlebtes ist die Normalität. Wenn in der Realität sind wir so weit weg entfernt von was wirklich das Wort Gottes uns zeigt als das Normale. Und wir haben das, was wir heute erleben, schon als das Normale akzeptiert. Oder frustriert aufgegeben, den Weg weiterhin zu gehen. Und wir müssen eine Herzensentscheidung treffen. Erstens, die unbeantworteten Fragen, die sind kein Problem für uns, die lassen wir unbeantwortet. Wir dürfen nicht immer mit der Frage, warum uns quälen. Herr, warum habe ich das Wunder nicht gesehen? Herr, warum hast du ihn nicht geheilt? Herr, warum? Wisst ihr, dieses Warum ist eine anklagende Frage, anstatt eine Frage, Information zu bekommen. Herr, wenn du gut bist, warum? Herr, wenn du wirklich alle heilst, warum? Das ist eine anklagende Frage. Und wisst ihr, ich habe für mich einfach diese Entscheidungen getroffen. Ich habe gesagt, Herr, ich werde niemals in Frage stellen, das, was du am Kreuz getan hast. Das werde ich nicht tun. Als mein eigener Sohn 7,5 Jahre gelitten hat, und wir nicht gewusst haben, wird unser Sohn sterben oder leben viele Nächte. Und immer wieder haben Leute zu mir gesagt, Reinhard, warum hat er 7,5 Jahre lang müssen warten, bis er geheilt wurde? Und meine Antwort war immer, die Frage interessiert mich nicht, die Frage stelle ich nicht, und das ist mir eigentlich scheißegal. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Darf man das durch in der Schweiz sagen? Darf man. Gut. Ihr seid liebe Leute. Aber denken mal darüber nach. Wir machen uns unser Herz so zu. Noch eine Schicht auf Mauer. Anstatt kindlichen Glauben zu ergreifen, dass Beschränkungen kommen nicht von Gott. Und einfach diesen Weg beständig weiterzugehen und standhaft diesen Weg marschieren und sagen, das ist, was Jesus uns gezeigt hat und auf diesem Weg bin ich hin. Und unterwegs auf diesem Weg lernen wir einfach immer mehr im aggressiven Glauben zu leben. Und wir lernen immer mehr, die Beschränkungen, die haben nichts mit Gott zu tun, die haben mit uns selbst zu tun. Die Dinge, die wir dem Teufel alle zutrauen, die haben mit ihm ja gar nichts zu tun. Die haben ja damit zu tun, dass wir in Wirklichkeit falsche Dinge glauben und dadurch oft erleben, was unser Herz glaubt. Wisst ihr, stell dir mal diese einfache Frage. Hat das Kreuz mehr verändert, als nur mir meine Sünden vergeben? Und wisst ihr, wenn ich sehe, wie wir das Kreuz limitieren, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue und wenn ich denke, wie oft habe ich in meinem eigenen Leben das Kreuz limitiert durch meine falschen Gedankenmuster, durch meine falschen Glaubenshaltungen? Wie oft wir das Kreuz einfach dazu verwenden, Am Kreuz bekommen wir Vergebung. Ja, natürlich bekommen wir am Kreuz Vergebung. Ist doch wunderschön, dass ich wissen darf, meine Sünden sind mir vergeben. Gegenheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle Sünden sind mir in Christus vergeben. Ist wunderschön. Aber wenn wir uns anschauen, den Aspekt des Kreuzes, was am Kreuz alles geschehen ist und wie viel das Kreuz bewirkt hat, und wie oft wir durch unsere eigene Theologie das Kreuz so eingeschränkt haben. Und wenn wir dann diese Einschränkungen in unserem Leben sehen, dann tun wir viel lieber jetzt ein bisschen unsere Theologie ändern, als zu sagen, ich habe das Kreuz eingeschränkt. Im Psalm gibt es einen Bibelvers, ich weiß jetzt gar nicht, wie er das auf Deutsch sagt. Ich weiß auch gar nicht, wo er steht. Ich denke, er steht im Psalm 78, aber das müssen wir jetzt nachschauen. Aber im Englischen heißt es, over and over again they limited the Holy One of Israel. Immer wieder haben sie den Heiligen Israel beschränkt oder begrenzt oder limitiert. Und wisst ihr, als ich diese Aussage gelesen habe und gesagt, Moment mal, wir können Gott beschränken. Nicht nur unser eigenes Leben, wir können Gott beschränken. Jesus konnte nicht viele Wunder tun in Nazareth wegen ihres Unglaubens. Das heißt, plötzlich wurden Jesus Beschränkungen aufgelegt von anderen Menschen. Und es muss in uns etwas hochkommen, wo wir einfach sagen, es gibt gewisse Dinge, die sind für uns undiskutierbar. Und einige dieser undiskutierbaren Dinge ist das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das dürfen wir nicht in Frage stellen. Eine andere nicht in Frage zu stellende Wahrheit ist die bedingungslose Liebe Gottes für uns. Meine Freunde, ich werde euch etwas sagen. Als ich tot war und im Himmel war und Jesus mir tief in die Augen blickte, sagte er mir Folgendes. Reinhard, ich liebe den, der das Kind vergewaltigt, genauso wie das Kind, das vergewaltigt wird. Ich bin für beide gestorben. Es gibt keine Augen so voller Liebe wie die Augen Jesus. Niemals. Niemals. Und wisst ihr, als Jesus mir die Augen geschaut hat, und als er mir sagte, ich liebe den Mörder genauso wie den Unschuldigen, den er ermordet hat. Wir haben ja gar nicht erkannt in unserem Herzen, wie Gott tatsächlich liebt. Wir wollen den Vergewaltiger am liebsten verstümmelt sehen, weil er das arme Kind so zerstört hat. Wir verstehen aber in dieser Situation gar nicht, dass es das Herz Gottes schmerzt, wenn dieser Kindesvergewaltiger in die Hölle geht. Wir verstehen gar nicht, dass die Liebe Gottes so tief und so groß ist, dass er beide erlösen will und beide erretten will. Und da wir die Liebe Gottes nicht ergriffen haben in unserem Herzen und nicht verstanden haben, dass Jesus jeden Menschen bedingungslos liebt, egal wie furchtbar und grauenhaft und schlimm dieser Mensch ist, da wir diese Liebe nicht für uns in unserem Herzen ergriffen haben, tun wir uns sie auch schwer, sehr schwer, sie weiterzugeben. Und dann sind wir nicht ergriffen von der Liebe Gottes und dann können wir auch nicht bedingungslos lieben. Und dann legen wir uns selbst immer wieder solche Beschränkungen auf und Begrenzungen auf. Gott ist ein Gott, der nicht will, dass du mit Beschränkungen lebst. Gott ist ein Gott, der will, dass das vollbrachte Werk ganz auf sich genommen wird und angerissen wird an uns. Stell dir mal vor, alles, was am Kreuz geschehen ist, war ein Tausch. Am Kreuz fand ein völliger Austausch statt. Die Bibel sagt nicht nur, dass Jesus unsere Sünden auf sich geladen hat. Ja, das hat er natürlich. Aber die Bibel sagt viele andere Sachen. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt was? Er, der von keiner einzigen Sünde wusste, er wurde zur Sünde für uns, damit wir jetzt zur Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus werden können. Stell dir mal vor, Christus hat am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen. Christus wurde zum Sünder für uns am Kreuz. Er nahm unsere Natur an, damit wir jetzt nicht mehr unser Leben abstrudeln müssen mit einer sündigen Natur, sondern wir können vor Gott 100% gerecht sein. Und wenn wir schauen, wie viel zerstört worden ist durch die Religion und die Religiosität und was die Kirchen gepredigt haben, und was die Kirchen und Gemeinden und Freikirchen uns beigebracht haben, dass wir uns unsere Gerechtigkeit vor Gott verdienen müssen und wir uns am Abend ins Bett legen und wir waren gute Christen, haben heute Gutes getan, haben heute unsere Bibel gelesen und gebeten, dann fühlen wir uns, wir sind jetzt vor Gott doch etwas wert. Aber wenn wir mit unserem Mann, mit unserer Frau gestritten haben, wenn wir unser Kind vielleicht geschlagen haben und die Katze getreten haben und auf der Arbeitsplatz geflucht haben und unreine Gedanken in unserem Herzen erlaubt haben, dann fühlen wir uns, heute sind wir doch nicht so würdig vor Gott. Denk mal drüber nach. Am Kreuz fand ein völliger Tausch statt. Christus nahm meine Natur auf mich, damit ich jetzt in seiner Natur leben kann. Die gerechte, vollkommene Natur vor Gott, ohne aus irgendwelchen Werken. Und diese Werksgerechtigkeit, die sitzt uns so tief in den Knochen drinnen. Nicht nur vor Gott gerecht zu werden, sondern vor Gott etwas verdienen zu wollen. Ja Gott, ich habe eh schon so viel getan, jetzt schuldest du mir doch was. Gott ist nicht unser Schuldner, er hat uns alles durch Christus umsonst gegeben. Wir müssen es lernen anzunehmen. Eine Dame rief mich an in Goiânia, wo ich lebte, in Brasilien. Und die rief mich an und die sagte, Reinhard, ich habe solche Probleme, ich weiß nicht mehr aus und ein, kannst du mir bitte weiterhelfen? Die Dame sagte zu mir, Reinhard, ich mache alles richtig, aber es ändert sich nicht in meinem Leben. Sie sagt, ich bete und bete und bete und bete zu Gott, aber irgendwie Gott beantwortet mein Gebet nicht. Kannst du mir bitte weiterhelfen? Kannst du für mich beten? Und wisst ihr, ich habe sie gesagt, zuerst einmal, beten wofür? Was willst du eigentlich von Gott? Und sie sagte zu mir, ich habe Gott um dieses und jenes gebeten und irgendwie gibt es Gott mir nicht. Und dann sagte sie Folgendes. Sie sagte, ich bin eine Leiterin in meiner Kirche. Ich lebe ein heiliges Leben. Ich gebe 10% an meine Kirche. Ich lese jeden Tag meine Bibel und ich bete. Und ich faste sogar regelmäßig. Warum beantwortet Gott mein Gebet nicht? Und ich habe gesagt, du hast soeben deine eigene Frage beantwortet. Du möchtest, dass Gott dir etwas Gutes tut, weil du ihm Gutes tust. Aber meine lieben Freunde, das ist Gott nicht. Gott hat uns Gutes getan, lange bevor wir denken konnten, daran etwas Gutes zu tun. Römer Kapitel 5, Vers 8. Darin zeigte Gott seine Liebe zu uns, dass er uns noch liebte, als wir seine Feinde waren. Und wisst ihr, wenn wir nicht lernen, Gott so zu ergreifen, wie Gott wirklich ist, dann werden wir ständig in diesen Beschränkungen in unserem Leben leben. Dann werden wir ständig versuchen, mit Gott einen Tauschhandel zu machen. Ich gebe dir was, du gibst mir was zurück. Jetzt gebe ich dir ein bisschen mehr, dann kriege ich ein bisschen mehr zurück. Und dann wundern wir, warum diese Dinge nicht geschehen, von denen wir uns so sehr sehnen im Herzen, dass sie geschehen. Freunde, als ich diese Dinge verstanden und ergriffen habe, da wusste ich nicht mehr, was ich in meinem Gebetsleben von Gott bitten sollte. Wirklich. Wirklich, ich liebe es, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich liebe es, zu sitzen in meinem Stuhl und in der Stille zu sitzen. Ich liebe es, in der Nacht wach zu sein, wenn alle anderen schlafen, denn da habe ich meine Ruhe. Und wisst ihr, ich liebe es einfach. Ich bin einfach so, das mag ich einfach so gern. Und wisst ihr, am Anfang, ich kam mir richtig komisch vor. Für mich ist der christliche Glauben seit meiner Kindheit eine Realität. Und wisst ihr, ich hatte ja meine tolle Gebetsliste für Gott, 25 Punkte, die ich ihm jeden Tag vorleierte. Und dann habe ich sie abgehakt, wenn sie beantwortet wurde, dann habe ich neue dazugefügt. Und mehr als 25 zu beten, war stressig. Am Tag dachte ich mir, obwohl 25 zu beten ja schon sehr stressig ist. Und plötzlich habe ich begonnen, wisst ihr, ich hatte so meine Einkaufsliste mit Gott. Das ist jenes, meine 25 Sachen durchgebetet. Und das Herz macht sich zu, das Herz verschließt sich. Wenn du merkst, jahrelang sagst du Gott die gleichen Dinge, und wo ist dieser Gott, der sagt, er liegt mir, warum tut er nichts? Und plötzlich habe ich gemerkt, das hatte gar nichts mit Gott zu tun, das hatte mit mir in meinem Herzen, meinem falschen Glauben zu tun. Und als ich ergriffen habe, dass Gott will, dass wir einfach nehmen, was bereits uns gehört, weil er durch Christus uns alles gegeben hat. Und dieser nehmende Glaube, der tut den Menschen, der ist so schwierig für die Leute, die so religiös geprägt wurden. Weil wir einfach im Herzen uns so schwer tun zu ergreifen, dass am Kreuz hat eine völlige Änderung, ein Tausch stattgefunden. Da gibt es so viele Tauschhandlungen, die am Kreuz stattgefunden haben. Er nahm eine sündige Natur und gab mir seine gerechte Natur. Stell dir mal vor. Stell dir nur mal vor. Träume ein bisschen mit mir. Stell dir mal vor, dein Herz könnte glauben, dass du 100% gerecht bist. Wisst ihr, was das Resultat wäre? Du würdest gerechte Werke tun. Du würdest dann handeln wie ein wahrer Christ, ohne dich anstrengen zu müssen. Stell dir das mal vor. Aber Rainer, das Christenleben ist doch anstrengend. In Brasilien würde ich jetzt sagen, Boise, das kann man auch nicht übersetzen auf unsere Sprache. Wenn Jesus gesagt hat, kommt her doch zu mir, alle, die mühselig und beladen, sagt, ich will euch erquicken. Und dann ist es heute so, wir kommen zur Religion und wir sind nicht erquickt, sondern wir kriegen noch eine Last draufgelegt. Noch eine Stunde mehr beten, noch eine Stunde mehr überzeugen, noch eine Stunde, noch eine, noch eine, noch eine. Und am Ende sagt sich unser Herz, ja Rainer, du kannst dir gar nicht mehr machen, was du schon gemacht hast. Warum hört Gott nicht ähnlich auf dich? Und wenn wir diese Dinge verstehen, dass am Kreuz stand der Tausch, der fand statt. Ich habe den gestern jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob es hier von der Kanzel erzählt hat, oder jemand im Gespräch. Wir haben eine ganz liebe Dame bei unserer Schule des prophetischen Übertübigen. Die ist jetzt nicht mehr Schüler, sie hat schon abgeschlossen. Die Dame, die ist, schätze ich einmal vielleicht, ich schätze mal Mitte, Ende 40, so schätze ich sie mal. Ich kenne die seit vielen Jahren. Ihr Mann ist Apotheker, die haben einige Apotheken, also ein ganzes Netzwerk von Apotheken haben die, sehr wohlhabende Menschen. Und der Mann sagte, eigentlich ist es ein Wunder, dass meine Frau noch lebt. Diese Frau hat 10 Jahre lang jeden Tag Antibiotikum geschluckt. 10 Jahre lang. Die hatte eine chronische Darmentzündung, die kein Arzt konnte mir helfen. Sie lebte mit ständigen Schmerzen. Es war ein Chaos. Diese Frau kam am ersten Tag mit ihrem Mann in die Schule und ich sage immer, sie schaute aus wie eine wandelnde Leiche. Weißt du, das Gesicht kaputt, von dieser 10 Jahre lang Leiden gezeichnet, einfach eine kaputte Frau. Kaputt, kaputt, kaputt, kein Strahlen in den Augen, nur kaputt. Und diese Frau erzählte mir ihre Leidensgeschichte. Sie sagte, Reinhard, seit 10 Jahren Arzt kann mir keiner mehr helfen. Ich schlug jeden Tag Antibiotikum. Und sie sagte zu mir Folgendes. Sie sagte, Reinhard, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich war überall. Ich habe die Ahnenforschung gemacht, weil diese christlichen Leute gesagt haben, du musst den Generationsfluch brechen. Dann bin ich zurückgegangen in die Generationen, habe ich Flüge gesucht. Die wurden alle gebrochen, aber ich wurde nicht gesund, ich wurde immer kranker. Dann haben sie mir gesagt, da gibt es Sünde in deinem Leben. Und wenn du von der Sünde Buße tust, dann wirst du gesund sein. Dann sagte diese liebe Dame, Rainer, ich wusste ja gar nicht mehr, welche Sünden ich noch überhaupt suchen müsste. Die war 6 Monate in einem christlichen Zentrum, wo sie jeden Tag nichts anderes getan haben, als noch eine Sünde zu entdecken, die ihre Heilung verhindert. 6 Monate lang. Die Frau war ein Wrack. Die war wirklich ein Wrack. Am 3. Wochenende in unserer Schule, da ging es um das Kreuz und um den Glauben und um die Heilung. Am 3. Wochenende in unserer Schule ging diese Frau nach Hause und sie rief mich dann die Woche darauf an und sagte, Reinhard, ich bin geheilt, ich nehme keine Medikamente mehr, mir geht's gut. Sie sagte zu mir, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, nach 10 Jahren in der Früh munter zu werden und schmerzfrei zu sein. Du kannst dir das nicht vorstellen, Reinhard. Die Frau kam zurück am nächsten Woche in unsere Schule, ihr Gesicht war verändert. Stimmt das so, Daniel? Gesicht war verändert. Weißt du, die strahlt etwas aus bis heute. 6 Monate, 8 Monate später, die strahlt. Diese Frau, die hat sich verjüngert, sie strahlt. Sie hat einen herrlichen Ausdruck. Und sie sagte, Reinhard, bitte darf ich vor allen Studenten Zeugnis geben. Bitte darf ich den Studenten das mitteilen. Ich sagte, natürlich. Und sie stellte sich vorne hin vor allen Studenten und sie sagte Folgendes. Als mein Herz ergriffen hat, dass Christus es am Kreuz getragen hat und ich es nicht mehr tragen brauchte, machte ich gesund auf. Überzeugen, ein Wunder tun und 10 Jahre lang heute Gott mit schmerzendem Herzen, weil er wollte, dass er herzogendlich überzeugt wurde, dass das Kreuz genügt. 10 Jahre lang. Und wir haben so viele Dinge erlebt, wo Menschen einfach begonnen haben zu ergreifen, dass am Kreuz ein völliger Tausch stattfand. Und diesen Tausch müssen wir im kindlichen Glauben im Herzen ergreifen. Dann hat sich alles geändert für sie. Ich war ja auch super religiös. Wisst ihr, ich habe schon gedacht, einmal meine Autobiografie zu schreiben. Die würde ich dann so nennen, der moderne Pharisäer. Ich war wirklich eine sehr religiöse Person. Ich habe das nicht anders mitbekommen. Ich habe das nicht anders gelehrt bekommen. Das war so, was ich einfach gewusst habe. Und wisst ihr, als ich begonnen habe zu verstehen, was Jesus eigentlich wirklich getan hat, wer er eigentlich ist und wie wir das im Praktischen annehmen können, dann hat sich mein Leben geändert. Das war wie magisch. Das war wie magisch. Und ich konnte gar nicht mehr mit Gebete sprechen. Ich wusste wirklich nicht mehr. Ich saß oft und ich dachte mir, könnten die irgendwas bitten? Und ich wusste nicht was. Ich war Teil einem Netzwerk von Gemeinden und die hatten 2-mal im Jahr 21 Tage lang Fasten. Und in diesem 21 Tage lang Fasten, da ging es, wie man halt so fastet als religiöser Christ, nicht wahr? Waren die liebe Leute, nur sie haben das eben nicht anders verstanden. Und ich kannte damals noch kein Wort Portugiesisch, auch vor 8 Jahren knapp. Und ich war dort drinnen und jedes Gemeindemitglied, tausende Leute, jeder bekommt so einen Pappkarton, weißt du? Und auf dem Pappkarton steht drauf, Dinge, die du von Gott erbitten willst während deiner Fastenzeit. Und das war alles Portugiesisch. Und ich ließ mir das erklären und ich sagte von dieser Dame, die mir da ein bisschen half, also gut Englisch sprach, die ist jetzt unsere Waisenhausdirektorin. Und ich sagte, liebe Karina, erklär mir mal, was heißt das? Ah, hat sie gesagt, Pastor Reinhard, du musst da hinaufschreiben, alle die Dinge, die du willst, dass Gott für dich tut, während dieser 21-tagigen Fastenzeit. Da waren 10 Zeilen, so gut ich mich erinnern kann. Sie sagt, schau mal, mein Abgang ist voll und hinten schon voll. Vorne, ganz voll. Schau mal, so machst du das. Sie hat ihn aufgeschrieben, sie wünscht sich ein neues Auto von Gott. Sie hat ihn aufgeschrieben, sie wünscht sich Ferien. Was weiß ich, was ich alles sind. Eine neue Couch hat sie gebraucht, neues Sofa. Und ich sagte, ah, okay. Und ich ging nach Hause und ich saß stundenlang auf meinem Sofa und ich dachte mir, was soll ich aufschreiben? Und nach einigen Stunden auf meinem Sofa war das Zettel immer noch leer. Und ich ging zurück zu ihr und ich sage, du, ich habe da nichts aufzuschreiben, ich weiß nicht, was ich aufschreiben soll. Ja, willst du gar nichts in deinem Leben? Ja, was ich brauche, wurde mir das Kreuz gegeben und das nehme ich. Also wenn ich es nicht nehme, brauche ich Gott nicht bitten, sie mir zu geben. Dann bin ich schuld, weil ich sie nicht nehme. Ja, aber Pastor Reinhard, das musst du doch nicht. Das, aufpassen, dass die anderen Pastoren das ja nicht wissen. Das ist ja so furchtbar. Du hast ja die Irrlehre im Kopf. Die Irrlehre hat mir nicht im Kopf, die hat mir im Herz. Auf jeden Fall, ich wusste wirklich nicht, was ich hinaufschreiben wollte. Also, damit die anderen sich nicht da so irgendwie von mir angehen. Ekel fühlen, habe ich was aufgeschrieben. Wisst ihr, was ich aufgeschrieben habe? Dass ich jeden Tag mehr in der Liebe wandeln möge. Das war der erste Punkt. Dass ich jeden Tag Jesus mehr kennenlernen möge. Dass ich ihm immer näher spürend erleben kann. Ich wusste einfach nicht, was aufzuschreiben. Auf jeden Fall, wisst ihr, was geschah? 1 Jahr später saß ich mit dieser Dame, sie war sehr, sehr eng befreundet mit uns, war Davies beste Freundin. Sie saß bei uns im Sofa in unserer Wohnung und ich sagte, Karina, hast du dein Sofa schon bekommen? 1 Jahr danach. Nein, ich muss das noch festhalten. Mehr beten dafür. Sag ich, Karina, auf dem Sofa, welches du hier sitzt, das ist ein 6.000 Euro Sofa. Das ist für Brasilien viel, viel Geld, auch für uns viel Geld, nicht wahr? Eine 6.000 Euro Natuzzi-Couch von Italien. Sag ich, du sitzt auf der Couch, ich wollte sie gar nicht, ich habe die gar nicht erbeten. Plötzlich kam ein Mann und sagte, Gott hat mir gesagt, ich muss die Sofa kaufen. Sag ich, okay. sage ich, Irina, hast du ein Auto schon bekommen? Sie sagte, nein, nein, nein, ich bin immer noch, ich bitte noch fest. Sage ich, Irina, ein Mann kam zu mir in die Wohnung und sagte, Gott hat zu mir gesagt, ich muss dir unbedingt ein nagelneues Auto kaufen. Ich habe gesagt, ja, aber ich brauche ihn nicht. Er hat gesagt, ja, soll ich doch ungehorsam sein? Also hat er uns ein nagelneues Auto gekauft. Ja, ich bete immer noch fest. Und ich sagte, Irina, der dritte Punkt, ich kann mich erinnern, Ferien wolltest du auch, hast du die schon bekommen? Nein, nein, nein, wir beten noch fest. Und ich sagte, Irina, ein Mann kam zu mir, der sagte, Gott hat gesagt, ich muss dich und deine Familie auf Ferien schicken. Ich bin mit meinen zwei Söhnen, meiner Frau, die Söhne leben in Amerika, in Brasilien, wir flogen nach Europa, dann weiter nach Südafrika und wir hatten 14 Tage schönste, herrlichste, gewaltigste Ferien. Und ich ging der Knopf auf. Die ging der Knopf auf. Stell dir mal vor, wie viel wir versuchen, im krampfhaften Glauben was von Gott zu kriegen und kriegen es nicht. Wisst ihr warum? Weil die Art und Weise, wie wir gelernt haben zu glauben, ist Krampf und nicht Ruhe. Denk mal drüber nach. Unser Glaubensleben ist Krampf und nicht Ruhe. Hört zu. Ich weiß nicht, ob einige von euch das angesehen haben. Wir hatten ein Live-Seminar gemacht über wer Gott ist. Hat es von euch hier jemand gesehen? Nur ganz wenige. Ja, ja, das war nur auf Englisch, Portugiesisch, auch nur live. Wer Gott ist. Wir wollten das machen. Ich glaube, es war 5 Stunden in etwa. Wir wollten das einfach machen, um Leute zu sehen. Wir haben so einfach spontan die Idee gehabt, wie wir tun, den wollten, gut, wir haben das Studio aufgebaut, wir haben insgesamt da, ich weiß gar nicht, 3.000 oder 4.000 Euro investiert. Und ich saß so spontan im Seminar und Daniel saß in mir. Wir saßen auf der Couch und so spontan, also ohne Vorbereitung, weißt du, ich lege das dafür aus meinem Herzen raus. Wenn das Herz passt, kannst du das mein Herz leben. Und ich lebe einfach so sehr viel spontan aus meinem Herzen raus. Und ich sagte so ganz mitten auf der Couch spontan zu Daniel, ich sage den Leuten, ich werde euch mal zeigen, wie Glaube wirkt. Glaube ist Beziehung und nicht Technik. Eine Glaubenstechnik. Und ich sage, schau, ich habe gesagt, Daniel, ich gebe dir 5.000 brasilianische Reais. Das sind in etwa 900 Euro. Das ist für Brasilien viel Geld. Sehr viel Geld. Und ich sage, Daniel, ich gebe dir 5.000 Reais. Glaubst du das? Spontan? Na, zuerst habe ich so. Anders war es. Zuerst habe ich gesagt, wo ist Clayton? Wo ist Clayton? Ich werde euch jetzt etwas zeigen, wie Glauben wirklich funktioniert. Wo ist Clayton? Und Clayton war nicht zu finden. Der ging aus dem Raum raus. Kurz. Sagte ich, okay, mein Sohn Clayton ist in Italien. Machen wir das mit dir. Sag ich, Daniel, ich gebe dir 5.000 brasilianische Reis. Glaubst du das? Spontan, ohne nachzudenken, sagte er, ja, natürlich. Sag ich, glaubst du das wirklich? Sagte er, ja, natürlich glaube ich das. Ich nahm mitten in diesem Vortrag mein Handy, ich machte meine Bank-App auf und ich habe in Ordnung stelle diese 5.000 brasilianischen Reais auf sein Konto überwiesen, habe gesagt, schau hier, 5.000 Reais. Und ich habe gesagt, ja, warum vertraust du mir so kindlich? Ja, weil ich dich kenne. Ich weiß doch, du bist großzügig. Ich weiß doch, wenn du sagst, dann tust du's. Ich kenne dich doch. Ich weiß doch, wie du bist. Und wisst ihr, was das Herrlichste war? Am Ende nach diesem Seminar, dann waren wir in der Küche, eine Anzahl Leute bei uns im Haus, wie immer. Und wir standen in der Küche herum und jemand sagte zu Clayton, Clayton, du hast gerade die Chance deines Lebens. Denn ich sagte was, für einen 16-jährigen Teenager ist dieser Geldbetrag eine Unsumme Geld. Ich hätte dem ja gar nicht so eine Unsumme versprochen. Ich hätte es ja mit einer kleineren Summe gemacht. Aber eine kleinere Summe, das wirkt ja nicht beim Daniel. You can have some of the chocolate. Thank you. Yeah. Auf jeden Fall, wir standen in der Küche rum mit unserem Küchen Island, oder wie das so schon heißt, ich weiß ja gar nicht, Kücheninsel. Und da sagte jemand zu Clayton, Clayton, du hast die Chance deines Lebens verpasst. Dein Papa hat dich gesucht und du warst nicht da. Und dann hat er dem Daniel anstelle von dir 5.000 Reais gegeben. Und ganz spontan aus dem Herzen heraus sagte Clayton, ich habe gar nichts verpasst. Ich bin Erbe des Hauses. Alles gehört mir. Der hat nur 5.000 gekriegt. Ich bin so, was der alles wieder. Ja. Und wisst ihr, als Clayton das so spontan gesagt hat, da dachte ich mir, wenn ein 16-jähriger Teenager, der auf der Straße gelebt hat und im Waisenhaus gelebt hat und eine Vergangenheit hat, die chaotisch ist, zu einem einfachen kindlichen Glauben haben kann, warum sind wir so verzwickt in unserer Beziehung mit Gott? Denk mal drüber nach. Ja. Gestern hat Clayton gefragt, ob ich mich anrufen kann. 1 Uhr in der Nacht war es, oder 1:30 Uhr in der Nacht, ich war noch auf, zum Glück, weil ich drehe mein Telefon ab in der Nacht. Und er schickte mir nach, er sagt, Papa, kann ich dich anrufen? Ich muss dringend mit dir reden. Und ich sage, ja. Und er rief mich an, dieser Knirps. Selbst wenn größer ist als ich. Und er sagte, Papa, ich war ja bei diesem Herzveränderungswochenende mit dir dabei. Ich sage, Papa, und du hast bei dem Wochenende immer wieder gesagt, man wird immer das haben, was sein Herz glaubt. Papa, stimmt das wirklich? Ich habe gesagt, ja, natürlich stimmt das. Papa, weißt du, seitdem ich von diesem Wochenende nach Hause gekommen bin, habe ich mein Herz fest davon überzeugt, dass du mir einen neuen Computer kaufst. Clayton, die Mama ist zu Hause, red mit der Mama, der Papa ist am Arbeiten. Aber Papa, ich habe mein Herz wirklich überzeugt. Und Papa, übrigens, ich habe schon bereits nachgeschaut, welchen ich brauche. Der ist ja, der kostet nur 2.000, Papa. Aber Clayton, du hast ja einen Computer. Papa, es ist nicht gut, wenn ich den Computer nehme, wenn ich für die Schularbeit brauche und damit Videospiele spiele, Papa. Das ist nicht gut. Darum habe ich mein Herz überzeugt. Stell dir vor, was wären wir, wenn wir Kinder wären wie Clayton in unserer Beziehung mit Gott? Stell dir mal vor. Hebräer 1 sagt Folgendes, ganz von Anfang an sagt uns Hebräer 1 Folgendes, dass Gott hat Jesus Christus zum Erben aller Dinge gemacht. Jesus Christus ist Erbe von wie viel? Allah. Seid ihr euch das sicher? Ja. Mit welcher Ausnahme? Keine. Schlauer junger Mann. Gott hat Jesus Christus zum Erben aller Dinge gemacht. Und was sagt uns Paulus im Römer im 8. Kapitel? Vers 17. Wenn wir aber Söhne sind, so sind wir Erben. Welche Erben? Miterben von Christus. Wenn Christus Erbe von allem ist und ich Miterbe von Christus ist, ich bin Erbe von wie viel? Moment mal. Moment mal. Christus ist Erbe von allem, ich bin Miterbe, also ich bin Erbe von allem. Warum wechseln wir dann? Warum verbringst du dann so viel Energie damit, Gott davon zu überzeugen, dir noch so viele Dinge zu geben, wenn er dir doch bereits alles gegeben hat in Christus? Wisst ihr warum? Weil diese religiösen Denkmuster und Lügen so tief in unserem Herzen sind, die sitzen so tief drinnen, dass wir Gott doch noch überzeugen müssen, uns etwas Gutes zu tun. Und wenn es uns nicht gut tut, dann haben wir nicht lange genug gebettelt. Hör zu. Leute sagen immer wieder zu mir, Heinrich, aber wie geht das mit dem nehmenden Glauben? Es geht ganz einfach. Nehmen. Sag mal, Heinrich, das funktioniert doch nicht. Nichts funktioniert, wenn du es versuchst. Du musst es tun. Nike ist so smart, just do it. Nike sagt, tu es einfach. Und wir sagen, ich probiere es auch mal. Hör zu. Damit komme ich zum Abschluss, weil meine Zeit ist abgelaufen in 5 Minuten. Heute Abend werden wir uns noch mehr Zeit nehmen, um hier prophetisch zu dienen. Hör zu, ganz eine einfache Sache. Das Erste, was du tun musst, ist, du musst wissen, was das Kreuz beinhaltet. Das ist das Erste. Wenn du nicht überzeugt bist, dass am Kreuz deine Krankheit getragen wurde, hat es gar keinen Sinn zu beten, dass du geheilt wirst. Hat gar keinen Sinn. Wenn dein Herz nicht überzeugt wird, dass Christus hat am Kreuz die Krankheiten getragen, wer hat dann das Glück, dass Gott ihn erhört, und wer hat das Pech, dass Gott ihn nicht erhört? Wer betet lang genug und wer betet hart genug? Das Erste, was du tun musst, ist, du musst einmal wirklich herausfinden, welcher Tausch ist am Kreuz hat am Kreuz stattgefunden. Sünde und Gerechtigkeit, Krankheit, Gesundheit. So, das Erste ist, er wurde arm, die Bibel sagt, er wurde arm für uns, damit wir reich werden können. Das heißt, alle Versorgung des Himmels, sie gehört mir bereits. Für mich ist eine der liebsten Tausche, der liebsten, wie sagt man da, Täusche? Ist das, nein, ist das gar nicht. Tausche? Tausche? Wie sagt man da, Tausche? Der Tausch, die Tausche? Nicht einmal ihr könnt Deutsch sprechen. Okay. Tausche. Austausch. Jemand kann Deutsch. Danke dir. Heißt du nicht Barbara? Siehst du, das habe ich mir erinnert, hast du mir gesagt. Die Barbara kann Deutsch. Eine der herrlichsten Austausche am Kreuz. Austausche am Kreuz. Ich werde bald Portugiesisch sprechen dann. Da steht ja gar nichts mehr. Einer der herrlichsten Austausche am Kreuz war dieser für mich. Der hat mich so tief ergriffen. Jesus hing nicht am Kreuz mit einem Lendenschurz, so wie es alle unsere Kruzifixe darstellen. Die Bibel sagt, Jesus war nackt am Kreuz. Nackt, er hatte nichts. Wenn du zu Hause bist und in der Dusche stehst und du denkst, es ist niemand bitte zu Hause, nur du, ganz alleine, also duschst du dich mit Ruhe, dann gehst du raus aus dem Badezimmer, rein ins Wohnzimmer, weil es ist niemand zu Hause. Und plötzlich kommst du in dein Wohnzimmer und du siehst dort stehen. Was machst du? Wenn deine Frau ist, das Erste, was du machst, ist, du schreist mal. Ah! Und das Zweite, was du machst, ist so. Natürlich. Es ist natürlich in uns drin, dass wir unsere Scham bedecken. Natürlich. Hör zu. Jesus hängt am Kreuz. Hände und Füße ans Kreuz genagelt und nackt. Menschen gingen an ihm vorbei, schmuckten ihn an, die blickten ihn an, und er konnte seine Scham nicht bedecken. Der Tausch am Kreuz war folgendes: Er trug meine Scham, dass ich nie mehr in meinem Leben Scham leiden muss. Niemals mehr. Wenn die Leute Scham auferlegen wollen, nimm sie nicht an. Wenn dir die Vergangenheit Scham auflegen will, nimm sie nicht an. Wie viel Scham haben wir auf uns geladen, weil wir nicht verstanden haben, er trug unsere Scham, damit wir nie mehr wieder in unserem Leben Scham leiden müssen. Wir sind neue Schöpfungen, geliebt, angenommen, akzeptiert. Er trug meine Scham. Wisst ihr, Debbie hat ein furchtbares Leben, eine furchtbare Vergangenheit. Debbie hatte unzählige Männergeschichten, hatte mit 21 Jahren eine Abtreibung, Drogen, kaputte Familie und so weiter und so fort. Und als wir uns kennenlernen, hat sie das so belastet. Sie hat gesagt, Liebling, du verdienst eine bessere Frau als ich. Ich habe so viele Männer in meinem Leben gehabt, du verdienst eine bessere Frau. Und wisst ihr, als ich meine Frau heirate, am 25. Oktober 86, heiratete ich eine physische, eine körperliche Jungfrau. Gott hat meiner Frau die Jungfräulichkeit physisch wiederhergestellt. Gott nahm unsere Scham auf sich im Kreuz. Wir brauchen nie mehr wieder Scham leiden. Gott nahm unsere Krankheit. Wir können sie für uns annehmen. Wenn wir erkannt haben, was am Kreuz geschehen ist, das Erste ist, wir hören auf zu betteln. Das Zweite ist, wir sagen Danke. Freunde, sagt mir Danke. Es ist dir gar nicht so schwer. Danke, Herr, für meine Versorgung. Danke, Herr, für meine Heilung. Danke, Herr, für meinen Sieg. Erstens, hör auf zu bitten. Zweitens, sag Danke. Drittens, überzeug dein Herz, wahrhaftig zu glauben, dass der Tausch am Kreuz bereits geschehen ist. Und viertens, handle einfach danach, denn es ist wahr. So lebe ich mein Leben. Es gibt nichts, wofür ich Gott bitte. Die Leute, die um mich herum sind, die waren am Anfang so schockiert. Die sehen, wir haben Herausforderungen, die sehen Schwierigkeiten, die sehen Dinge, die gelöst werden müssen, und der Reinhard betet nicht. Der Reinhard sagt mir, oh, danke, Herr. Danke, danke, danke, danke. Reinhard. Danke, danke, danke, Reinhard. Danke, danke, danke, danke, danke. Bitte nicht, Sag danke, ergreif zum Herzen und handle. Und du wirst erleben, wie die Beschränkungen in deinem Leben weichen werden. So denk dran, der Standard ist Jesus und wenn wir das nicht erleben, wir sind weit weg, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Hör nicht auf, wenn du es nicht erlebt hast. Lass den Frust nicht dein Herz ergreifen. Sei nüchtern und sei ehrlich und sag, dahin bin ich unterwegs und ich gehe keinen anderen Weg. Ich gehe nicht zurück. Ich lasse mich nicht vom Frust abwenden. Und die Leute sagen, aber warum hast du für den gebetet, der wurde nicht geheilt? Und sag ganz einfach, ja, weil ich noch nicht größere Werke tue als Jesus, aber mach dir keine Sorgen, ich bin unterwegs dorthin. Warum haben wir es so schwer, solche Dinge zu sagen? Ja, weil ich noch nicht das erlebe, aber dorthin bin ich unterwegs. Und wisst ihr, was kommen wird? Du wirst immer mehr und immer mehr und immer mehr so beginnen, dein Leben zu leben, bis es natürlich und normal wird. Wir waren in der Dominikanischen Republik auf Urlaub, zu sechs, Vinicius, seine liebe Frau Therese, Daniel, Anna Luigi, Debbie und ich. Und wisst ihr, und wir saßen dort und ich dachte, ich hab Debbie versprochen. Ich habe sie geliebt, das erste Mal in 35 Jahren mache ich gerade im Urlaub nichts. Das erste Mal, ich verspreche dir das. Der wird gesagt, das glaube ich nicht einmal, wenn ich sie. Ich weiß, du wirst arbeiten wie ganz normal. Ich kenne dich ja. Und ich habe das wirklich so gut wie es nur möglich war. Ja. Nee. Sogar Debbie war schockiert. Debbie sagt, ich glaube, alle waren schockiert. Entschuldigung? Daniel war schockiert. Die saßen mich am Strand liegen, den ich gar nicht mag, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Debbie sagte, du liegst stundenlang neben mir am Strand und bist glücklich. Was ist denn los mit dir? Ich sagte, ich habe mein Herz überzeugt. Ich habe mein Herz überzeugt, dass ich Urlaub liebe, ohne zu arbeiten. Auf jeden Fall nach knapp eineinhalb Wochen vielleicht, wisst ihr, da gingen wir aus Essen. Die zwei sind schon nach Hause geflogen, Vinicius und Daisy waren nur mit Daniel und Anna-Lizzi, Debbie und ich. Und wir saßen im Restaurant und ich saß so drinnen. Und das Essen war so gut und plötzlich überkam ich eine Traurigkeit. Ich dachte, woher kommt die Traurigkeit plötzlich? Und dann merkte ich, ich habe Urlaub gemacht und das hat mich so traurig gemacht. Dann habe ich plötzlich gesagt, Herr, ich habe so auf diesen Urlaubsmodus geschalten. Ich habe 10 Tage lang für niemanden gebetet. Ich habe 10 Tage lang kein prophetisches Wort weitergegeben. Da waren Leute an mir am Strand und ich habe nicht einmal dich gefragt, ob du nicht etwas hättest für sie. Und plötzlich gemerkt ich, das Reden mag ich ja gar nicht so. Ich habe gesagt, Herr, und da zeigte mir eine Dame am Nebentisch und sagte, schau mal, ich habe was für dich. Und ich saß, so weißt du. Und Anna Luigi sagte, wo ist Rainer denn? Der sitzt heute, der Körper ist hier, aber er ist ja gar nicht mehr bei uns, er ist abgehauen. Und wir aßen unser Essen, weißt du, und am Ende, wenn es zu Ende ging, da rief ich diese Dame an den Tisch, da war eine jüngere und eine ältere Frau, und die jüngere, die sprach Englisch, die haben sich in Spanisch längst unterhalten, ich hatte keine Ahnung, wie sie die regeln, und ich sagte, bitte kommen Sie mal hier zum Tisch. Ich sage, ich habe keine Ahnung, ob Sie Gott kennen oder an Gott glauben, ich weiß auch gar nicht, ob Sie mit Gott was auf dem Hut haben. Ich habe was auf dem Hut. Und er hat mir soeben Folgendes gesagt. Und der Herr hat mir Dinge gezeigt, die sie an diesem Abend dringend bräuchten. Und diese Frau beginnt so berührt zu sein. Sie sagte, das kann nur Gott sein. Sie sagte, genau das ist es, worum es heute in meinem Meeting hier gegangen ist. Und sie sagte zu dieser älteren Frau alle diese Dinge. Und diese ältere Frau sagte, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, das kann nur Gott sein. Stell dir mal vor, was wäre es, wenn wir glauben würden, dass Gott sich durch uns ausdrücken möchte, wo immer wir sind? Was wäre, wenn wir aufhören würden zu bitten, zu betteln, zu jammern, im Glauben nehmen, was uns gehört, und dann hätten wir Energie dafür, die Söhne Gottes zu werden, die sich auf dieser Erde offenbaren? Was wäre mit unseren Städten, mit unseren Ländern? Was wäre mit der Gegend um uns herum? Was wäre mit unserem Umfeld? Schweiz wartet nicht auf Jesus, Schweiz wartet auf dich, auf den Sohn Gottes. Jesus offenbart sich durch dich und durch mich. Natürlich braucht Schweiz Jesus, aber was ich euch sagen möchte ist, wir flehen Jesus an, die Schweiz heimzusuchen, während die ganze Schöpfung in Schweiz danach seufzt, dass sie Jesus durch uns sehen und Jesus durch uns erleben. Und wir ihnen die Liebe und die Herrlichkeit und die Größe unseres Gottes beizubringen. Und ich lade euch heute Nachmittag ein, seid ihr bereit, diesen Weg mit mir weiterhin zu beschreiten? Ja! Seid ihr bereit zu sagen, ich bin noch weit weg, aber ich gehe unbeirrt auf dieses Ziel zu. Amen. Mach mir keine Sorgen mehr um die unbeantworteten Fragen. Ich sage mir nicht, warum ist der nicht geheilt worden, sondern ich sage, das ist der Standard, das ist das Ziel, da gehen wir hin, dafür sind wir hungrig. Je mehr Hunger wir haben, desto mehr werden wir auch erleben, meine lieben Freunde. Meine liebe Zitter. 18 Uhr bin ich wieder zurück. Ich gehe sofort jetzt hinaus zum Bügeltisch und ich unterschreibe jedes Buch, was jeder unterschrieben haben möchte. So much. Wow. You did such a great job.